längst zugemacht. Und ich sitz an der Bar, bin alleine noch da und grübel schon die halbe Nacht. Ich verstehe es selbst kaum, doch ich liebe zwei Frauen. Mein Kopf ist wie verdreht und ich muss mich entscheiden für eine der beiden, weil es so nicht weitergeht. Denn zwei Frauen zu lieben, das ist kein Vergnügen, da wird dir heiß und kalt. Du musst dunkeln und blitzen und fängst dann zu schwitzen, bist krank und schneller. Gelitten, gelacht und gewartet.

gestern. Ich will frei sein nur mit dir. Du bist für mich der Wahnsinn. Ich will dich, nur noch dich. Ohne Wenn und Aber, du lässt mir keine Ruhe. Ich nehme jetzt mein Herz in die Hand und gehe auf dich zu. Ich gehe auf dich zu. Lass uns lieben. Lass uns leben, Mitternacht im Tanzlokal, Disco Fox fängt gerade an. Denke nur das eine, wie ich dich verzaubern kann. 2 Minuten sind wie 1 Stunde, wenn die richtigen Worte fehlen. Jetzt geh ich einfach zu dir, um dir etwas zu erzählen. Liebe, Sex und Leidenschaft, hast du nie daran gedacht? Erst ein kleiner Flirt, später dann vielleicht das große Glück. Liebe, Sex und Leidenschaft, heißes Feuer in der Nacht, fängt das Spiel erst an, gibt es keinen Weg zurück. Willst du etwas sagen, oder lässt du mich hier stehen? Hab ich schon das Spiel verloren, oder wird es weitergehen? Deine Blicke sind wie 1000 Nadeln, vor denen ich mich nicht wehren kann. Das Gespräch, das wir jetzt führen, hängst du mit den Worten an. Liebe, Sex und Leidenschaft, hast du nie daran gedacht? Erst ein kleiner Flirt, später dann vielleicht das große Glück. Liebe, Sex und Leidenschaft, heißes Feuer in der Nacht, fängt das Spiel erst an, gibt es keinen Weg me. mich jetzt zu Tränen. Doch dann gehst du vorbei. Ich schaue dir noch lange nach. Verstehe mich nicht mehr, weiß noch sonst zu reden. Doch heute werde ich es wagen und dir sagen, warte, warte. Dein Name brennt tief in mir drin. Schirm und deine Seele, die erfriert. Verrückt, ich kann ohne dich auch leben. Dein Name brennt tief in mir drin. Doch ich tu ganz ungerührt. Hey, hey, verdammt. Und dann stehst du im Regen und niemand, der hält dir den Schirm. Und deine Seele, die erfriert. Hey, hey, verrückt. Ich kann ohne dich auch leben. Dein Name brennt tief in mir drin. Bye. am Telefon. Du bist in Griechenland und rufst nicht an. Beim Skat verlieh ich einen Grau mit vier. Bin in der U-Bahn blinder Passagier. Ich schaue täglich Fernsehen wie verrückt. Solange Miss Cool kauft mich schlafen schickt. Ich mach mir Sorgen und ich bin nervös. Bis endlich nachts dein Anruf mich erlöst. Bald ist es soweit, nur noch kurze Zeit. Bald ist es soweit, morgen kommst du, kommst du. 13 Tage und Nächte denk ich nur noch an dich. So viele endlose Stunden für mich. 13 Mal Worte, nur mein Tag ist so lang. Dein Zug fährt ein, der Münchner Himmel wie aus dem Prospekt. Zum Frühstück erst einmal zwei Gläser Sekt. Und auch die Katze merkt, dass was nicht stimmt, wenn in der Milch ein Löffel Honig schwimmt. Durch meine Bude fegt ein Wahnsinnssound. Ich bin heute einfach gut gelaunt. Bald ist es soweit. Noch kurze Zeit, bald ist es soweit. Heute kommst du, kommst du. 13 Tage und Nächte denk ich nur noch an dich. So viele endlose Stunden für mich. 13 Mal warten und ein Tag ist so lang. Fragst du, wie es war? Ich sag ganz lässig, alles ganz normal. Du fragst mich leise, hast du mich vermisst? Und ohne Antwort hab ich dich geküsst. 13 Tage und Nächte denk ich nur noch an dich. So viele endlose Stunden für mich. 13 Mal warten und ein Tag ist so lang. Thank you. das Land.